Sorry, it's Felix Kreischer from Germany. We'll be right back. Die Abschlusskundgebung der Love Parade läuft. Ihr hört sie live auf Fritz. Und zurzeit liegt auf Felix Kröcher. Und Marco Seifert ist ja der Reporter für uns live an der Siegessäule. Und Marco, welchen DJ hast du gerade da vor deiner Nase? Den DJ, den ich jetzt an meiner Seite habe, das ist Klaus Wowereit. Haben Sie eigentlich jemals aufgelegt? Nur für mich zu Hause bei einer Fete, aber nicht professionell. Wie ist das für Sie? Also ich glaube, es ist nicht Ihre Musik, oder? Ganz ehrlich. Na, als ich noch ein bisschen jünger war, da habe ich dann auch wirklich nächtelang getanzt. Also, aber jetzt bin ich ein bisschen rausgewachsen. Aber trotzdem, ich freue mich, weil die Menschen haben so viel Spaß. Und hier sind ja nicht nur junge Raver da, hier sind ja auch mehrere Generationen vertreten. Und manche kommen nur zum Schauen, andere kommen wirklich zum Tanzen. Und eine, die ganz skeptisch waren, die tanzen auch mit. Seit wann sind Sie heute am Start? Ja, ich war erst beim schwul-lesbischen Stadtteilfest in der Motzstraße. Und bin jetzt hier rübergekommen, habe auch schon mal im Fernsehen geguckt, wie das rüberkommt. Ist gigantisch. Also nach 2 Jahren Pause und nachdem ja die Love Parade vorher schon ganz schön runtergegangen ist, so ein Erfolg hätte ich nicht geglaubt und zeigt, dass da doch noch eine große Fangemeinde da ist und dass Berlin die Musikstadt Nummer 1 ist. Bei Fritz moderiert ja auch Paul van Dyk, mit dem haben Sie sich gerade lange unterhalten. Was gab es zu besprechen? Hatten Sie Wünsche als Hörer an ihn oder was hatten Sie für Wünsche? Nein, ich kenne ihn ja schon sehr gut, auch privat. Und ist so toll. Er hat hier gut mitgearbeitet und er war selber auf dem Wagen und hat aufgelegt. Und mit seiner Reputation ist natürlich auch mit dem neuen Betreiber auch das inhaltliche Konzept umgestrickt worden. Und man sieht, es ist ein Erfolg. Also deshalb, Paul van Dyk hat da so einen höheren Anteil an dem Erfolg. Wie lange werden Sie heute noch dabei sein und was werden Sie dann zu Hause für Musik hören? Naja, also ich werde nicht so ewig hier bleiben. Und die Leute gehen ja dann auch nachher noch in die Clubs. Irgendwann ist ja hier 23 Uhr, glaube ich, Schluss. Aber dann wird ja weiter gefeiert in den Clubs. Einige sind dann vielleicht schon zu erschöpft, gehen nach Hause. Also ich werde nach Hause gehen und dann in Ruhe da mich hinsetzen. Vielen Dank fürs Interview, dass das so spontan geklappt hat und viel Spaß noch. Und ich werde mich gleich auf die Suche nach Ray machen. Bis dahin können wir ein bisschen was von der Abschlusskundgebung hören. Okay, bis gleich, Marco. Vielen Dank, danke schön. Eingeschaltet habt und euch denkt, was ist denn da los bei Fritz? Elektronische Musik noch und nöcher. Die Love Parade läuft gerade und zwar die Abschlusskundgebung. Wir senden live von der Siegessäule aus Berlin und haben natürlich auch für euch jede Stunde die wichtigsten Party-Tipps. Und natürlich könnt ihr auch noch Tickets für die wichtigsten Partys gewinnen. Katrin Mazander. Fritz, Love Radio, Party-Tipps. Sweat and Error, das ist das Motto heute im Friedrichshainer Club Raumklang, der zum ersten Mal Love Parade mitfeiert. Ihr kommt hier in den absoluten Hörgenuss, denn man sagt dem Raumklang das beste Soundsystem nach. Geht das überprüfen, denn es lohnt sich. Aus London und New York kommen Motor. Nicht nur beliebt als Remixer bei Depeche Mode, Marilyn Manson oder T-Raumschmiere, sondern ganz sicher auch bei euch, wenn ihr die drei Verrückten mal live erlebt habt. Punk-Rock-Style trifft Techno, da bleibt kein Hemd trocken. Für den schmutzigen Rest sorgen dann noch Hanno Hinkelbein, Flash und Maximus. 7 Euro kostet die schweißtreibende Sause im Raumklang Liebauer Straße, Ecke Kopernikusstraße. 23 Uhr geht's los. Und im Love Radio, Fritz. Okay, das war natürlich die süße Magdalena Bienert. Entschuldigung, aber für diese fette Party könnt ihr jetzt Tickets gewinnen. 0331 70 97 110.